Unter Intellektuellen und Schriftstellern dieser Welt wächst die Kritik an der Politik der israelischen Regierung. Auslöser der jüngsten Kontroverse ist kein geringerer als Literatur-Nobelpreisträger José Saramago aus Portugal, Hans-Joachim Wiese. Eigentlich sollte es nur ein Informations- und Solidaritätsbesuch hoch angesehener Schriftsteller aus aller Welt in der palästinensischen Autonomiestadt Ramallah sein. Gastgeber der 8 Autoren, allesamt Mitglieder des Internationalen Schriftstellerparlaments, war der bekannte palästinensische Dichter Mahmoud Darwish. Doch Äußerungen der Delegation über die Lebensumstände der Palästinenser unter israelischer Besatzung haben in Israel für helle Empörung gesorgt. Besondere Kritik hat der portugiesische Literaturnobelpreisträger José Saramago ausgelöst. Was in Ramallah vorgehe, entspringe dem Geist von Auschwitz, sagte der 79-jährige Autor des Romans »Die Stadt der Blinden«. Zwar habe er schon vor seinem Besuch gewusst, dass israelische Panzer in Ramallah stationiert seien und dass Palästinenser Präsident Arafat unter Hausarrest stehe. »Ich wusste aber nicht, dass 2 Kolonien mit Armeeposten Ramallah überwachen«, sagte Saramago in Anspielung auf die jüdischen Siedlungen in unmittelbarer Nähe der Palästinenserstadt. »Ich wusste nicht, dass jede palästinensische Siedlung unter Belagerung steht. Aus diesem Ort hat man ein Konzentrationslager gemacht«, so Saramago weiter. Auf die Frage, wo denn die Gaskammern seien, erwiderte der Schriftsteller, bislang gebe es die nicht, noch nicht. Auch die anderen Delegationsmitglieder, darunter einige, die wegen ihrer oppositionellen Haltung im Gefängnis saßen, hielten sich mit scharfer Kritik an der israelischen Besatzungsmacht nicht zurück. Der Spanier Juan Goytisolo zum Beispiel meinte, Israel betreibe Staatsterrorismus. Man sei gekommen, um Solidarität mit den in Ghettos eingesperrten Palästinensern zu üben. Breitenbach, der wegen seines Anti-Apartheidskampfes 8 Jahre in südafrikanischen Gefängnissen zubrachte, antwortete auf die Frage, ob er keine Angst habe, als Antisemit gebrandmarkt zu werden, wörtlich: »Wir müssen diese Art von Kulturterrorismus zurückweisen, der jede Kritik an den israelischen Verbrechen gegen die Palästinenser als Ausdruck von Antisemitismus sieht.« Die israelischen Medien reagieren heute voller Kritik und Empörung auf die Schriftstelleräußerungen. Der bekannte Autor Amos Oz meinte, Saramago habe schreckliche moralische Blindheit bewiesen. Der Vergleich der israelischen Besatzungspolitik mit Nazis sei beliebte Praxis der Antisemiten in aller Welt. Ein anderer renommierter israelischer Schriftsteller, A.B. Yehoshua, sprach von einer beispiellosen, skandalösen Äußerung, die von bewusster Ignoranz, Blindheit und tiefer Bösartigkeit Saramagos zeuge. Tommy Lapid, Knesset-Abgeordneter und Überlebender der Shoah, sagte, Saramago habe schrecklichen Missbrauch mit den Holocaust-Opfern getrieben. Saramago selbst ließ sich von der Kritik nicht beeindrucken. Im spanischen Rundfunk sagte er heute, die Politik Israels gegenüber den Palästinensern ähnele auf schreckliche Weise den Gräueln, die einst die Juden erleiden mussten. Er habe mit Absicht den harten Vergleich des Konzentrationslagers gewählt. Als Schriftsteller habe er das Privileg, emotionale Vergleiche anzustellen mit dem Ziel, die Menschen zu schockieren und sie aufzurütteln. Schließlich verletze Israel jeden Tag die Rechte des palästinensischen Volkes, während die internationale Gemeinschaft tatenlos zusehe. Das waren im Deutschlandfunk die Informationen am Abend. Einen ebensolchen wünscht Ihnen Martin Gerner. Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute Hoffnung auf ein Ende der Gewalt. Der arabische Gipfel in Beirut. Eine Sendung von Heiko Wimmen. Palestinian gunmen ambushed a bus in the West Bank near Ramallah on Sunday morning. They killed a 23-year-old woman who worked as a kindergarten teacher in a Jewish settlement. Alltag in Israel und den besetzten Gebieten Palästinas. Seit Monaten vergeht kaum ein Tag ohne neue Gewalt, Tote und Verletzte. Palästinensische Selbstmordattentäter zünden Sprengsätze in Bussen, Einkaufszentren und an Kontrollpunkten der israelischen Armee. Israel antwortet mit Luftangriffen auf Einrichtungen der palästinensischen Selbstverwaltung und mit gezielten Attacken auf angebliche Drahtzieher von Terroranschlägen. Beide Seiten scheinen gefangen in einer Spirale der Gewalt, aus der es kein Entkommen gibt. Über 300 Israelis und weit mehr als 1000 Palästinenser sind seit September 2000 ums Leben gekommen. Wie ein weit entfernter Traum erscheinen heute Bilder aus dem Jahre 1993, auf denen sich Palästinenserführer Yasser Arafat und der israelische Ministerpräsident Yitzhak Rabin die Hände zur Versöhnung reichen. Israelische Truppen räumten Teile des Westjordanlandes und des Gazastreifens. Eine palästinensische Selbstverwaltung wurde zuerst in einem Gebiet um Jericho und später in immer größeren Teilen der besetzten Gebiete eingerichtet. Frieden und eine endgültige Lösung des Nahostkonfliktes schienen zum Greifen nah. 1995 habe ich gesehen, wie Rabin Frieden mit Arafat und König Hussein schloss. Ich habe gesehen, wie palästinensische Städte befreit wurden und die Israelis den Rückzug antraten. Und ich war glücklich. Ich war einer der Ersten, die hinübergegangen sind. Wie ein Kind bin ich gerannt, um alle zu beglückwünschen und habe 17 Auftritte in ganz Israel gemacht. Ich habe an den Frieden geglaubt. Wie ein Kind bin ich dorthin gelaufen, um dieses verlorene Paradies wiederzufinden. Hisham Yanis, Satiriker, Regisseur und Schauspieler, gastierte 1995 als erster jordanischer Künstler in Israel. Wie viele Araber und Israelis hoffte Yanis, der 1948 mit seiner Familie aus einem Dorf bei Tel Aviv fliehen musste, auf einen Neuanfang und ein Ende von Krieg und Blutvergießen. In dem 1995 mit großem Erfolg in Israel aufgeführten satirischen Theaterstück »Frieden, oh dieser Frieden« rissen Yanis und seine Mitstreiter israelische und palästinensische Zuschauer durch ihre respektlose Nachahmung der Verhandlungspartner Shimon Peres und Yasser Arafat zu Lachsalven und Beifallsstürmen hin. Ladies and gentlemen, these children of Israel, we have suffered so much from the Holocaust, from the Goyim, from the Palestinian and Arab terrorism. Ich habe mich schon damals über die versteckten Fußangeln des Friedensprozesses lustig gemacht und gesagt, die Israelis werden den Palästinensern nicht die Westbank geben. Sie werden ihnen eine große Flagge geben und einen klitzekleinen Streifen Land. Die Flagge wird größer sein als das Land. Aber auch die Israelis haben darüber gelacht. Die Palästinenser, die Jordanier, alle haben gelacht. Die Warnungen erwiesen sich bald als nur zu berechtigt. Und das Lachen ist allen Beteiligten schnell wieder vergangen. Monatelang feilschten israelische und palästinensische Unterhändler erbittert um jeden Quadratmeter Territorium, Wasserrechte und die heilige Stadt Jerusalem. Von der Vision eines neuen Nahen Ostens blieb dabei wenig übrig. Nach der Ermordung Yitzhak Rabins durch einen radikalen israelischen Friedensgegner und dem Wahlsieg des Hardliners Benjamin Netanyahu im Frühjahr 1996 kam der Friedensprozess endgültig zum Stillstand. Mehr und mehr Israelis und Palästinenser glauben seitdem wieder, dass nur unnachgiebige Härte die andere Seite zum Einlenken bewegen kann. Auf dem arabischen Gipfeltreffen, das morgen in Beirut beginnt, werden Staatschefs und Außenminister von 22 arabischen Staaten nach neuen Wegen suchen, den gordischen Knoten von Gewalt und Gegengewalt zu durchschlagen. Im Zentrum der Debatten steht eine Friedensinitiative Saudi-Arabiens. Ihren Inhalt skizzierte der Kronprinz und faktische Herrscher des Königreiches Abdallah bin Abdelaziz Mitte Februar in einem Gespräch mit dem amerikanischen Journalisten Thomas Friedman. Israel solle sich aus allen im Sechstagekrieg von 1967 besetzten Gebieten zurückziehen und der Gründung eines souveränen Staates Palästina zustimmen. Im Gegenzug würden alle arabischen Staaten Israel ohne Einschränkung anerkennen und ihre Beziehungen zu dem jüdischen Staat in vollem Umfang normalisieren. Vollständige Anerkennung gegen einen vollständigen Rückzug. Ein scheinbar klarer und vernünftiger Vorschlag, der sogleich auf breite Zustimmung in den USA und Europa stieß. Doch in der arabischen Welt findet die saudische Initiative ein geteiltes Echo. Hardliner wie der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, Hassan Nasrallah, forderten die Teilnehmer des arabischen Gipfels in öffentlichen Kundgebungen am Wochenende dazu auf, die palästinensische Intifada bedingungslos zu unterstützen. Alles andere, so Nasrallah, seien fruchtlose Versuche, das Wohlwollen der USA zu erkaufen. Doch die Skepsis reicht bis weit in das Lager politischer Kräfte, die prinzipiell zu Verhandlungen bereit sind. Ma'an Bashur, libanesischer Vertreter eines Bündnisses von Parteien und Initiativen zur Unterstützung der Intifada. Einer der größten Mängel dieser Initiative, jedenfalls so wie Friedman sie verbreitet hat, liegt darin, dass sie das Recht der palästinensischen Flüchtlinge auf Rückkehr in ihre Heimat völlig außer Acht lässt. Wir haben allen Grund zu befürchten, dass ein Deal auf Kosten eben dieses Rechtes gemacht werden soll. Das ist aber eines der grundsätzlichen Probleme, denn hier geht es um mehr als 4 Millionen Menschen, die im Exil unter miserablen Bedingungen leben. Und weil ein großer Teil dieser Flüchtlinge in arabischen Staaten lebt, geht dieses Problem nicht nur die Palästinenser, sondern alle Araber etwas an. Etwa 700.000 Palästinenser flohen während des ersten Palästinakrieges 1948 aus dem Gebiet des heutigen Israel. Über 3 Generationen ist diese Zahl der von den Vereinten Nationen registrierten Palästina-Flüchtlinge bis heute auf rund 3,5 Millionen angewachsen. Eine Rückkehr dieser Flüchtlinge hat Israel stets abgelehnt. Hunderttausende arabischer Juden, so die israelische Position, hätten im Gegenzug Aufnahme in Israel gefunden. Auch sie hätten Heimat und Besitz im Irak, in Marokko oder im Jemen verloren. Doch jenseits der Diskussionen um Recht oder Unrecht erfordern vor allem praktische Erwägungen eine Lösung dieser Frage, meint Mohammed Ali Khalidi, Sprecher des Instituts für Palästinastudien in Beirut. Take Lebanon for example. If a peace treaty was signed, but the refugees remained. Nehmen Sie zum Beispiel den Libanon. Wenn es zu einem Friedensschluss kommt, bei dem die Flüchtlinge in ihren Lagern sitzen bleiben, dann ist ein Desaster vorprogrammiert. Sie haben dann etwa 300.000 enttäuschte, verbitterte Menschen, die staatenlos sind und in elendsten Verhältnissen leben. Das ist eine hervorragende Basis für jeden, der eine Einigung sabotieren will. Deshalb würde ein solches Abkommen einfach nicht funktionieren. And so it's the kind of settlement that's not going to work. Tel Aviv dagegen fürchtet um den jüdischen Charakter des eigenen Staates. Schon heute sind etwa 20% der Bürger Israels Araber mit israelischem Pass und Wahlrecht, Tendenz steigend. Sollte tatsächlich eine große Zahl von Flüchtlingen zurückkehren, so die Schreckensvision, könnten bald Araber über die Geschicke der israelischen Politik mitbestimmen. Langfristig könnte sogar die jüdische Bevölkerungsmehrheit in Gefahr geraten. Bis heute ist jedoch völlig offen, wie viele Flüchtlinge die rhetorisch und politisch stets hochgehaltene Forderung nach Rückkehr tatsächlich in die Tat umsetzen würden. When refugees themselves are asked, responses often differ, because it depends very much on the scenario that you're offering them. Wenn man die Flüchtlinge selbst fragt, fallen die Antworten oft sehr unterschiedlich aus. Das hängt von dem konkreten Angebot ab und auch von der politischen Lage. Wenn Verhandlungen scheitern, nehmen die Leute oft eine harte Haltung ein und bestehen auf einer Rückkehr dorthin, wo sie einmal herkamen. Wenn dagegen eine Einigung in Reichweite scheint, denken viele ernsthaft darüber nach, eine Entschädigung vorzuziehen. Wenn beide Seiten gewillt sind, wirklich alle Möglichkeiten zu prüfen, Entschädigung, teilweise Rückkehr, Rückkehr in den zukünftigen Staat Palästina, dann wird es sicher möglich sein, eine kreative Lösung zu finden. Im 21. Jahrhundert kann einfach niemand mehr ernsthaft vertreten, dass es unmöglich sein soll, auch nur 10.000 Palästinenser aufzunehmen, wenn Sharon gleichzeitig eine weitere Million Juden in Israel integrieren will. Diese Menschen sollen eindeutig aus rassistischen Motiven ausgeschlossen werden. But we can't absorb even 10.000 Palestinians. You know, it seems to me that it's really based on racial exclusion. Auf dem Gipfel in Beirut werden besonders Syrien und Libanon eine Zustimmung zu der neuen Friedensinitiative von einer eindeutigen Aussage zur Flüchtlingsfrage abhängig machen. Hinter den Kulissen ringen die Diplomaten schon seit Wochen um einen Kompromiss. Ägypten und Jordanien, die an guten Beziehungen zu den USA interessiert sind, suchen nach einer Sprachregelung, mit der die arabische Staatengemeinschaft sowohl einig als auch friedensbereit erscheint. Eine prekäre Balance, meint Samir Kassir, Kolumnist der größten libanesischen Tageszeitung Al-Nahar. Der Ausdruck Recht auf Rückkehr könnte der israelischen Regierung und selbst dem israelischen Friedenslager einen Vorwand bieten, jedes Angebot von arabischer Seite abzulehnen. Und es ist auch ein taktisches Problem. Einige arabische Staaten wollen die saudische Initiative unterlaufen und bestehen daher auf einem umfassenden Recht auf Rückkehr. Aber ich denke, die ursprüngliche Ablehnung, besonders Syriens, war mehr ein taktisches Manöver als ein prinzipieller Einwand. Der letzte Entwurf zu einer Gipfelerklärung spricht nun von einer fairen Lösung für die Flüchtlinge Und das halte ich für eine geschickte Formulierung. Weit schwieriger, meint Kassir, dürfte die Debatte über einen vollständigen Frieden und die Normalisierung der Beziehungen zwischen der arabischen Welt und Israel ausfallen. Offene Grenzen, Wirtschaftsbeziehungen, israelische Touristen in den Bazaren von Damaskus und den Boutiquen von Beirut erscheinen in weiten Teilen der arabischen Öffentlichkeit nach wie vor unvorstellbar. Das ist so ein magisches Wort, und während sich Normalisierung für westliche Ohren sehr positiv anhört, klingt es in der arabischen Öffentlichkeit sehr negativ, denn es bedeutet die endgültige Anerkennung Israels. Selbst in arabischen Staaten wie Ägypten und Jordanien, die bereits Friedensverträge mit Israel geschlossen haben, ist Normalisierung seit der neuerlichen Eskalation der Gewalt wieder zu einem Tabu geworden. Wer in den Ruch gerät, mit Israel zu kooperieren oder auch nur nach Israel zu reisen, wird zum Ziel öffentlicher Kampagnen, riskiert den Ausschluss aus Berufsverbänden und soziale Ächtung. Auch Hisham Yanis hat für seinen Schritt über den Graben einen hohen Preis bezahlt. Nach der Tournee durch Israel ist seine erfolgreiche Theatertruppe unter dem Druck der öffentlichen Stimmungsmacher auseinandergebrochen. Die Schatten der Vergangenheit sind lang. Jahrzehnte der Kriege und Feindschaft, gibt der arabische Nationalist Ma'an Bashur zu bedenken, könne nicht mit einem Federstrich geschehen gemacht werden. Eine solche Normalisierung braucht Zeit, viel Zeit. Und wenn man sieht, wie Sharon zurzeit mit den Palästinensern umgeht und was seine Vorgänger an Verbrechen und Massakern angerichtet haben, fällt es einem sehr schwer, sich vorzustellen, wie eine solche Normalisierung von der breiten Mehrheit der Bevölkerung angenommen werden soll. Normalisierung, so die Befürchtung der Gegner, würde Israel, schon heute die militärisch und wirtschaftlich stärkste Kraft der Region, endgültig zur Führungsmacht im Nahen Osten aufsteigen und die arabischen Staaten zu einflusslosen Satelliten herabsinken lassen. Der libanesische Journalist Samir Kassir dagegen ist optimistischer. We all need a Copernican revolution. I think that Arabs. Wir alle brauchen so etwas wie eine kopernikanische Wende. Ich denke, dass wir Araber durch eine Normalisierung eher gewinnen als verlieren werden. Israel müsste sich endlich wie ein normaler Staat verhalten. Und damit wäre es nicht mehr das Israel, das wir kennen. Normalisierung bedeutet, dass die Israelis vor die Entscheidung gestellt werden, sich in diese Region zu integrieren und ihren arabischen Charakter anzuerkennen oder aber zu gehen. Das wird zu ganz erheblichen internen Problemen in Israel führen, wie sich etwa mit der Ermordung Yitzhak Rabins gezeigt hat. Nicht allein Israel wäre im Falle eines Friedensschlusses innenpolitischen Herausforderungen ausgesetzt. Regime wie etwa das syrische oder irakische beziehen einen erheblichen Teil ihrer inneren Legitimation aus dem Anspruch, an vorderster Front die Rechte der arabischen Nation zu verteidigen. Zuletzt vor einem Jahr wiesen die Herrscher in Damaskus öffentliche Forderungen nach Reformen und Demokratisierung mit dem Verweis auf die Konfrontation mit dem äußeren Feind zurück. Wenig später wurde eine Anzahl prominenter syrischer Regimekritiker verhaftet. Syrians are afraid of peace. Because they fear what it might mean on the Syrian internal scene. Das syrische Regime hat Angst vor den Auswirkungen eines Friedens auf die politischen Verhältnisse in Syrien selbst, weil sie sich noch nicht entschieden haben, ob sie wirklich Reformen und eine Öffnung Syriens zur Außenwelt wollen. Frieden wird uns natürlich nicht automatisch Demokratie bringen, aber es wird eine solche Öffnung und den Zugang zu bürgerlichen Freiheiten erleichtern. Doch solange Sharon an der Macht ist, haben die Syrer natürlich auch eine sehr gute Entschuldigung dafür, warum sie sich nicht bewegen. For not doing any strong act towards peace. Ma'an Bashur glaubt, dass eine solche Argumentation das Pferd von hinten aufzäumt. Wir sehen das genau andersherum. Ein wesentlicher Grund für die Existenz von Militärdiktaturen in der Welt sind die amerikanischen und westlichen Versuche, Regierungen zu etablieren oder an der Macht zu halten, die ihre Völker daran hindern, ihre wahre Meinung zum arabisch-israelischen Konflikt zum Ausdruck zu bringen. Wenn es in der arabischen Welt wirklich Demokratie gäbe, wären die Menschen in allen Ländern auf der Straße, um gegen das Vorgehen der Zionisten und ihre Unterstützung durch die Amerikaner zu protestieren. Genau solche Protestkundgebungen fanden in den letzten Tagen in Kairo, Beirut, Damaskus, Amman und anderen arabischen Hauptstädten statt. Mit brennenden amerikanischen Flaggen und anti-israelischen Sprechchören forderten zehntausende Demonstranten ihre in Beirut versammelten Staatsoberhäupter auf, nachdrücklich die arabischen Interessen zu verteidigen. Wie dies am besten geschehen solle, darüber bleiben die Meinungen weiter geteilt. Der arabische Gipfel sollte sich darauf konzentrieren, die Intifada mit allen Mitteln zu unterstützen. Politisch, wirtschaftlich und wenn nicht auch militärisch. Mit dem Ziel, die Israelis dazu zu zwingen, sich aus der Westbank und dem Gazastreifen ohne jegliche Vorbedingungen zurückzuziehen. Genauso wie es im Südlibanon passiert ist. Wenn wir durch Verhandlungen zu Ergebnissen kommen können, umso besser. Doch unsere Erfahrung mit den Zionisten lehrt uns, ohne massiven Druck passiert nichts. Samir Kassir dagegen sieht die größte Chance in einem Bündnis mit dem israelischen Friedenslager, um so die Hardliner auf beiden Seiten zu isolieren. Der arabische Gipfel sollte sich nicht an die israelische Regierung wenden, sondern eine sehr klare Botschaft an die israelische Öffentlichkeit richten. Die arabischen Führer sollten den Israelis sagen, hier ist eine Chance. Wollt ihr sie ergreifen oder nicht? Wir wollen, dass ihr euch entscheidet, welche Zukunft wir in dieser Region erleben werden. Setzt Sharon ab und bewegt euch. Über zwei Tage werden die in Beirut versammelten arabischen Staatschefs und Diplomaten versuchen, eine einheitliche Position zu der von Saudi-Arabien vorgeschlagenen Initiative zu formulieren. Ein klares und einmütiges Bekenntnis zum Frieden könnte dazu beitragen, die Gewalt in Israel zu stoppen. Mit internationaler Unterstützung könnten die arabischen Staaten beide Seiten zurück an den Verhandlungstisch bringen. Bis zu einer Lösung des Konflikts wäre es aber noch immer ein weiter Weg. Das Schicksal der Flüchtlinge, die Zukunft der israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten und der Status Jerusalems harren noch immer einer Lösung. Zumindest aber könnte die Hoffnung am Leben erhalten werden, dass am Ende doch die Vernunft die Oberhand behält. Wenn man Jerusalem Amerikanern übergäbe, dann würden die ein Disneyland daraus machen, wo einfach jeder hinkommen könnte. Milliarden ließen sich da verdienen, anstatt darum zu kämpfen, wer hier oder dort beten darf. Die Palästinenser kämpfen für ihre Rechte. Sollen sie ihnen doch endlich die Westbank geben? Denn am Ende steht die Unterschrift in einem Stück Papier. Und das heißt Frieden. Das war Hintergrundpolitik. Heute Hoffnung auf ein Ende der Gewalt. Der arabische Gipfel in Beirut.